بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على سوكبت الله تمهان تبلتن الله زيغ من هايل زناب البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all seinen Freunden und all diejenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, sallallahu alaihi wasallam. Wahrlich, die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah den 28. Hadith von den Nawawi-Hadithen uns näher anschauen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segenszeichenden Sitzung macht und dass er uns segnet und dass er uns die Kraft gibt, das, was wir hören, in die Tat, in Wort und Tat umzusetzen. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir dazu zu bitten haben. Der heutige Hadith ist der Hadith von Abu Nujayh al-Irbad ibn Sariyah radiallahu anhu. Er berichtet uns Folgendes. Er sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat uns eine sehr ergreifende Rede gehalten. Durch diese Rede haben die Herzen angefangen zu zittern und die Tränen sind schon angefangen zu fließen. Und wir sagten zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, deine Rede hört sich so an, als würde jemand sich sprechen, der Abschied nehmen will. So gib uns eine Empfehlung. Und er sagte, ich empfehle euch, Allah azza wa jal zu fürchten. Und ich ordne euch an, zu hören und zu gehorchen, selbst wenn ein Diener über euch eingesetzt wäre, selbst wenn ein Sklave über euch eingesetzt wäre. Denn diejenigen, die von euch lange leben werden, werden viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Deswegen haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir und beißt auch ihr mit den Backenzähnen fest. Und wehe euch vor den neuen Dingen, denn jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Dieser Hadith ist überliefert unter anderem von Abu Dawud in seinen Sunan und im Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, ebenfalls. Und der Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hasanun Sahih. Der heutige Hadith, liebe Geschwister, der 28. Hadith, ist ein Hadith, der die grundsätzliche Vorgehensweise eines Muslims definiert. Wie geht er um mit dem Koran? Wie geht er um mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wie geht er mit denjenigen Menschen um, die über ihn eingesetzt sind, die Führer sozusagen, egal in welchem Kontext, größeren Bereich wie ein Staat oder kleineren Bereich wie vielleicht der eigene Haushalt. Und lasst uns, liebe Geschwister, diesen Hadith stückchenweise noch einmal analysieren. Erst einmal sagte Abu Nujayh al-Irbad ibn Sariyah radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns eine tief ergreifende Predigt gehalten hat. Er hat nicht erwähnt in dieser Überlieferung, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam konkret gesagt hat. Aber dennoch profitieren wir davon, dass jemand, der wirklich gut reden kann, das sind diejenigen Menschen, die die Herzen ergreifen. Und die Herzen ergreift man, liebe Geschwister, indem man treffende Worte findet. Treffende Worte, die wie ein Schlüssel sind, die durch diese verschlossene Tür einen Weg ins Herz finden. Denn ihr wisst, es ist subhanallah so, dass man hört manchmal eine Sache mehrmals, aber irgendwann macht es Klick, weil der Redner durch Allahs Willen einen Weg gefunden hat in dieses Herz dieses Zuhörers. Jeder von uns weiß, hat viele Dinge schon erfahren, dass sie welche erlaubt sind und verboten sind und so, aber irgendwann mal bei einem bestimmten Prediger, bei einem bestimmten Unterricht, bei einer bestimmten Wortwahl, dann hat es plötzlich einen Einfluss. Und das ist ein Geheimnis, das Allah subhanahu wa ta'ala am besten kennt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte diese Möglichkeit gehabt, besessen. Das heißt, er hatte die Fähigkeit, Menschen anzusprechen und auf sie Einfluss zu üben. Und das hat er sallallahu alaihi wasallam für die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt die Einladung zu Allahs Religion, den Aufruf zur Religion Allahs, ausgenutzt auf die beste Art und Weise, wie man sie nur ausnutzen konnte. Und wie macht man das? Das macht man, liebe Geschwister, durch bestimmte Faktoren. Und zu diesen Faktoren gehört, dass man prinzipiell lernt, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen und geredet. Also am besten lernt man, was er direkt gesagt hat, und versucht diese Worte als Argumente zu bringen, wenn man mit den Menschen spricht. Dann wirken sie wie Wunder. Oder man lernt auch, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt und wie er argumentiert mit den Nicht-Muslimen und sie versucht zu überzeugen. Und also versucht zu überzeugen im Sinne von, dass er uns beibringt, wie wir mit den Leuten zu reden haben. Ansonsten Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, dann sagt er nur sei und dann sind die Menschen allesamt gläubig. Ein weiterer Faktor ist, dass man sich kurz hält und keine zu langen Reden hält, sondern kurz und prägnant ist in dem, was man sagt. Das heißt, man sagt wenige Worte, aber sie treffen den Kern. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht lange Reden gehalten, sondern hat sich kurz gefasst, auch bei der Freitagspredigt. Und so sagte er alaihi salatu wasallam in einem Hadith, dass es zum guten Verständnis eines Imam gehört, dass er die Predigt kurz hält und das Gebet lang macht. Das ist aber eine relative Angelegenheit. Nicht, dass einer kommt und sagt, so und so viele Minuten, so und so viele Minuten. Es kommt immer darauf an, um die Umstände und die Gesellschaft, in der man sich gerade befindet und was man auch natürlich zu sagen hat. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch folgende Strategie angewandt, wenn er mit den Leuten Da'wah gemacht hat, dass er versucht hat, in ihnen Hoffnung zu erwecken, indem er ihnen Hadithe erzählt hat, beziehungsweise selbst Worte gesagt hat, die die andere Person aufmuntern und in ihr selbst Hoffnung erwecken. Das heißt, dass du der Person erzählst, wenn du mit einem Nicht-Muslim Da'wah machst, dass du ihm auch sagst, was für Belohnungen Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat für den gläubigen Menschen. Und denk nicht, dass das irgendwie eine Sache ist, die der vielleicht nicht akzeptieren wird oder verwerfen wird. Dieser Koran, liebe Geschwister, ist von Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, welche Worte man wählen muss, um mit den Menschen zu sprechen. Und die Worte, die Allah erwähnt hat im Koran, das sind erst prinzipiell bei der Da'wah, prinzipiell Hoffnung auf Belohnung, Versprechen vom Paradies und dem, was es an guten Dingen darin gibt und auf der anderen Seite die Warnung vor der Hölle und welche Strafen es darin gibt. Und deswegen, das ist die beste Art und Weise, wie man mit den Menschen Da'wah machen kann, indem man ihnen auf der einen Seite Angst macht, weil das, was sie nach dem Tod erwartet, wenn sie den Islam nicht angenommen haben und wenn sie als Nicht-Muslime sterben, das ist, liebe Geschwister, das würde noch mehr Angst verdienen in diesem Leben. Und die zweite Sache ist, dass man ihnen Hoffnung macht und ihnen verspricht, was es an guten Dingen im Paradies gibt. Und da braucht man sich nicht schämen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala konkrete Belohnungen erwähnt hat für den gläubigen Menschen. Und das soll man genauso sagen, denn die Leute damals haben das geglaubt, wenn sie gläubige Herzen gehabt haben und die Wahrheit wissen wollten. Und auch die Leute heutzutage, sie werden sich darüber freuen. Ja? Und deswegen, und man erzählt jedem Menschen das, was er gerne hätte. Ja? Ihr wisst, im Paradies wird es alles geben, was man sich wünscht. Und deswegen war ich einmal in einer Sitzung, wo ein Imam einer Moschee gefragt worden ist, ich war in der Sitzung, wo er es erzählt hat, da kam ein Junge zu ihm, während er saß, und hat ihn gefragt, gibt es im Paradies eigentlich auch Eiscreme? Und dann sagte er, natürlich gibt es im Paradies auch Eiscreme. Ja? Weil Allah sagt im Koran, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسِ Und darin gibt es, was die Seelen sich wünschen. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ Und was die Augen genießen. Ja? Alles diese Sachen gibt es im Paradies, Alhamdulillah. Deswegen, egal was ein Mensch sich wünscht, kannst du ihm sagen, ja, das gibt es im Paradies, Alhamdulillah. Denn abwegige Dinge, liebe Geschwister, diese Antwort stimmt immer. Wenn jemand dich fragt, gibt es Paradies das und das, also dann kannst du ihm immer sagen, alles wirst du kriegen, was du dir wünschst. Fertig. Weil wenn dann einer kommt mit so ganz komischen Ideen, da kann ja jemand mal kommen mit irgendwelchen Sachen, wo es im Paradies vielleicht nicht geben wird oder sowas, ja, dann kannst du immer im Hintergrund behalten, kein Mensch kommt ins Paradies rein, bevor sein Herz nicht vollkommen gereinigt ist. Ja. Das heißt, du wirst dir im Paradies nicht irgendwelche abwegigen Dinge überhaupt wünschen, weil deine Absichten und dein Herz ist vollkommen rein und du wirst dir nur Dinge wünschen, die einem gläubigen Menschen auch zustehen und auch sich wünschen darf. Ja. Insofern bekommt er alles, was er sich wünscht, alhamdulillah. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns eine eindringliche oder eine tief ergreifende Predigt gehalten, wodurch die Herzen erschüttert sind. Die Herzen haben angefangen zu zittern und die Augen haben angefangen zu fließen vor Tränen, aufgrund von Tränen. Und diese Geschwister ist ein Beweis dafür, dass die Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dass sie gläubige Menschen gewesen sind. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, nur diejenigen Menschen sind gläubig, oder die gläubigen Menschen sind ausschließlich diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, wenn Allahs gedacht wird, dann erschüttern sich ihre Herzen. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Und auch wenn seine Verse ihnen vorgetragen werden, dann gewinnen sie an Glauben, dann gewinnen sie an Iman. Und das ist so haben wir wieder einen Maßstab bekommen vom Koran und von den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um zu sehen, wie gläubig das eigene Herz ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird und seine Strafe erwähnt wird und man dadurch sein Herz zittert und man Angst bekommt davor, dass Allah mit einem nicht zufrieden ist, dann weiß man, dass das eigene Herz gläubig ist und das eigene Herz lebendig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß man, warum man arbeiten muss. Und deswegen habe ich gesagt, es ist ein Maßstab, um zu erkennen, wie man ist, liebe Geschwister. Und er sagte weiterhin, haben die Augen getränt, denn die Augen, wenn sie keine verbotenen Dinge betrachten, dann tränen sie auch, wenn man den Menschen Angst macht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und da braucht man nicht denken, dass der Mensch abgeschreckt wird, wenn man ihm Angst macht. Sondern, liebe Geschwister, Angst und Hoffnung, das ist das, was den Menschen am Leben hält. Und deswegen sagen manche Leute, das Gleichnis eines gläubigen Menschen, es ist wie ein Vogel. Der Vogel hat zwei Flügel. Und solange er fliegt, ist er ein Vogel. Wenn er nicht mehr fliegen kann, nennt man ihn nicht mehr Vogel. Und dieser Vogel, wann fliegt er? Der fliegt nur, wenn seine beiden Flügel in Ordnung sind. Und der eine Flügel ist die Hoffnung und der andere Flügel ist die Angst. Und sobald eine Sache beim Menschen überhand gewinnt, muss man gegensteuern mit der anderen Seite. Oder wenn man sündigt, muss man die eine Seite stärker steuern, weil dann ist man nicht mehr auf dem geraden Weg. Dann ist man rechts abgewichen oder links abgewichen und dann muss der eine Flügel stärker schlagen, damit man wieder auf den geraden Weg zurückkehrt. Er sagte weiterhin, möge Allah mit ihm zufrieden sein und möge Allah Abu Nujayh radiallahu anhu dafür belohnen, dass er uns diesen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Wir sagten dann, O Gesandter Allahs, die Worte, die du gesagt hast, die hören sich so an, als würdest du von uns Abschied nehmen. Das heißt, es hat sich so angehört, als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits verspürt, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Anscheinend hat er Alter oder wie auch immer, hat er gespürt, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Und deswegen hat er ihnen diese eindringliche und tief ergreifende und herzbewegende Rede gehalten, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagten sie, O Gesandter Allahs, bitte gib uns etwas, empfiehl uns etwas, irgendetwas Umfassendes, irgendetwas, was alles Gute beinhaltet, irgendetwas, was uns vor allem Schlechten bewahrt. Worte, wenn wir uns an diese richten, dann wird es uns immer gut gehen und dann werden wir dich auch nach dem Tod an deinem Becken am jüngsten Tag antreffen und von deiner Hand zu trinken bekommen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich empfehle euch eindringlich, Allah azza wa jal zu fürchten. Und die Gottesfurcht, liebe Geschwister, das ist die beste Empfehlung, die man einem Menschen ans Herz legen kann. Es gibt keine bessere Empfehlung als diese. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Und wir haben bereits diejenigen, die vor euch die Schrift bekommen haben und euch auch selbst ermahnt und eindringlich empfohlen, Allah zu fürchten. Wenn man Allah fürchtet, liebe Geschwister, darin ist alles Gute. Das bedeutet nichts anderes, als dass du, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über jegliche Aussage stellst. Jede Aussage, jeder Befehl, den du von irgendjemandem bekommst, den vergleichst du mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und verabscheut. Und gibt es einen Widerspruch, dann interessiert dich überhaupt nicht das, was andere Menschen gesagt haben, und du bist reich dadurch, dass du Allah subhanahu wa ta'ala alleine hast, und du bist absolut unabhängig von jedem anderen Geschöpf. Dann bist du wirklich reich. Eine Person, die absolut unabhängig ist von jedem Menschen, jedem Führer, jedem Menschen, den man sich vorstellen kann, das ist eine Person, die wirklich reich ist, denn sie hat Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah ist der Reiche. Einer seiner Namen ist Al-Ghani, der Reiche oder der absolut Unabhängige von allem. Ja? Und das ist die Geschwister, das ist die wirkliche Ehre eines Menschen, die man in diesem Leben genießen kann. Und die Gottesfurcht, liebe Geschwister, die beinhaltet alles Gute. Die Gottesfurcht, liebe Geschwister, ist die Empfehlung, wie wir gesagt haben, Allahs gewesen, bereits schon am Anfang der Zeit. Alle Menschen, die vor uns schon die Schriften bekommen haben, sei es Musa, seine Leute, a.s., oder Isa, seine Leute, a.s., das war die wichtigste Empfehlung, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine fürchten sollen, und das gehört zum Tawhid, das gehört zum islamischen Monotheismus. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ich empfehle euch eindringlich zu hören und zu gehorchen. Denn die Geschwister, durch das Hören und Gehorchen gegenüber denjenigen Menschen, die Befehlsgewalt haben unter den Muslimen, das ist das, was für Ordnung sorgt. Und alles andere sorgt für Chaos. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam betonte dies noch mehr, indem er sagte, selbst wenn über euch ein Sklave eingesetzt wäre. Was ist damit gemeint, selbst wenn über euch ein Sklave eingesetzt wäre? Die Gelehrten sind sich darüber einig, liebe Geschwister, dass niemals ein Sklave der Khalifa der Muslime sein kann und darf. Das gibt's nicht. Nur, was ist damit gemeint? Gemeint ist entweder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitteilt, wie wichtig es ist, dass selbst wenn, auch wenn es nicht möglich ist, aber selbst wenn ein Sklave über euch regieren würde, dann müsstet ihr hören und gehorchen, damit es eben kein Chaos gibt. Aber die zweite Auslegung ist, dass man sagt, nee, es kann ja sein, dass der Khalifa der Muslime eine richtige Person, dass verschiedene Personen einsetzt, und da setzt einen Sklaven irgendwo ein, und dann ist diese Person, es hat man eben diese Person ebenfalls im Rahmen zu gehorchen. Und was ist der Rahmen? Der Rahmen ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama ta'atu bil ma'ruf. Er sagte auf der einen Seite, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Gehorsam gibt es nur in vernünftigen Dingen. Und er sagte weiterhin sallallahu alaihi wasallam, dass man niemandem gehorchen darf, wenn man dabei Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam ist. Das sind die zwei wunderbaren Grenzen, die er uns gesetzt hat, sodass wir genau wissen, wen man hört und nicht hört. Und deswegen, subhanallah, wenn ihr mal guckt, bei den Nichtmuslimen, zum Beispiel hier im Zweiten Weltkrieg, was da passiert ist im Zweiten Reich, hier in Deutschland, da gibt es ja Prozesse, die Jahrzehnte noch später geführt worden waren, wie manche Leute andere Leute umgebracht haben. Ja? Und dann ist ja immer die Ausrede gewesen, ja, das haben wir gemacht, weil unsere Vorgesetzten, sie haben uns das so angeordnet. Ja? Und sie hatten natürlich dann Angst, wenn sie das nicht machen, dann verlieren sie ihre Arbeit und so. Materialisten hoch 10. Ja? Und jetzt wissen wir, liebe Geschwister, dass das Problem, wenn die Menschen selbst sich alle Gesetze machen, wie sie sie gerne hätten. Weil dann kommt nämlich so ein Kartoffelsalat dabei raus, dass man sozusagen sagt, man definiert einfach die Gesetze, wie man sie haben möchte, und wenn man danach handelt, ist alles in Ordnung. Vollkommen egal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, waliyadu billah. Ja? Und dann passiert sowas wie Mord und Totschlag und alles mögliche, und auch, dass Leute zu Unrecht getötet werden und bombardiert werden und invasiert werden und was weiß ich, und oder inhaftiert werden. Und all diese Sachen, die mich sagen, warum? Weil man einfach Allah subhanahu wa ta'ala, den Gott der aller Menschen, den Gott der Juden, Gott der Christen, Gott der Atheisten, von allen Menschen, dass man diesen Gott einfach außen vor lässt und seine eigene Suppe macht. Ja? Und dann ist natürlich das Problem, wer sagt dir denn, welche Konsequenzen das hat, was du planst für die Zukunft. Du machst jetzt irgendein Gesetz und dann, wie machen die Leute das? Die machen irgendein Gesetz und dann nach 20 Jahren heißt es, ja, es wäre besser gewesen, wenn wir von vornherein den Leuten verboten hätten, bei Rot rechts abbiegen zu dürfen. Ja? Aber in der Zwischenzeit sind so und so viele tausend Menschen draufgegangen und das war den Menschen egal. Ja? Das war denen egal, weil es ist für sie eine reine Statistik und dann erfahren sie nach so und so vielen Jahren, ob diese Anordnung gut war oder ob sie schlecht war. Ja? Hätten sie die Gelehrten und allen voran, hätten sie Allahs Buch und seine Sunna zur Rate genommen und als Grundlage verwendet, dann wäre nicht so ein Chaos geschehen. Und darüber redet natürlich keiner, weil die Leute sind schon gestorben, denen das passiert ist. Ja? Und darüber gibt es viele Beispiele, liebe Geschwister. Darüber gibt es viele Beispiele, dass Sachen geschehen, ohne dass man dazu Leute, die wirklich Experten sind, zu Rate zieht. Und Allah weiß alleine, was für ein Chaos noch passieren wird. Und möge Allah die Menschen davor bewahren, dafür, dass, was die Leute da gemacht haben mit diesen Medikamenten, die sie einfach auf den Markt lassen, ohne wirkliche Experten ihr zu Wort kommen zu lassen. Beziehungsweise zu Wort kommen darf jeder in Deutschland, weil es ja Meinungsfreiheit gibt. Ja. Und nur das Problem ist, das interessiert keinen. Also du kannst deine Meinung sagen, du kannst auch hier auf die Straße rausgehen und brüllen wie ein Idiot. Aber das Problem ist, es hört niemand und es wird auch niemand in den Medien weitertragen. Ja. Das heißt also, die Leute lassen dir sozusagen die Meinungsfreiheit. Die sagen dir, du kannst sagen, was du willst, du wirst auch deswegen nicht verfolgt und nicht inhaftiert und man schmeißt dich auch nicht aus deinem Job raus und kriegst auch weiterhin deine Rente. Aber du weißt ganz genau, dass du kannst brüllen, wie du willst. In deiner Hand sind weder Zeitungen, noch Medien, noch Fernsehen, noch sonst irgendetwas, dass du überhaupt irgendwelche Menschen erreichen könntest durch dein Wort. Das Einzige, was man hat heutzutage, ist ein bisschen noch das Internet, wenn da Leute überhaupt draufklicken. Aber dann kommt dann auch schon eine Durchsuchung und dann machen sie einfach die Internetseite zum Beispiel zu. Das kommt alles noch, das ist nicht, die Sache ist noch nicht vorbei, das kommt alles noch, werdet ihr sehen, ich hoffe, dass es nicht kommt, ich bitte Allah, dass es nicht kommt, aber das sind Sachen, das sind Prognosen, man sieht die Entwicklung, wie sie laufen und man hat zu erwarten, dass so etwas auch in Zukunft passieren wird, dass man einfach Internetseiten dann schließen wird. Ja? Und es gibt noch viele andere Methoden, die ich nicht reden möchte, weil ich auch nicht jetzt bei allen einen hundertprozentigen Beweis dafür habe. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, denn diejenigen Menschen, die nach euch leben werden, sie werden sehr viele Meinungsverschiedenheiten antreffen, sehr viele sehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jetzt die Sahaba angesprochen. Und auch unter den Sahaba sind solche Sachen passiert. Und ihr wisst vielleicht, dass dort auch bestimmte Sekten entstanden sind, schon nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat Abdullah ibn Umar miterlebt, wie eine Sekte entstanden ist, Al-Qadariya, die vollkommen die göttliche Vorherbestimmung leugnet. Und auch ebenfalls hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma Diskussionsgespräche gehabt mit den Khawarij, ja, die nachher Uthman und Ali radiallahu anhu getötet haben und auch andere, also Strömungen da. Und es gab auch andere, wie dem auch sei, diese verschiedenen Sekten, die entstanden sind, verschiedene Richtungen innerhalb des Islam, manche mehr, manche weniger. Diese Sekten, die entstanden sind, liebe Geschwister, die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt und er hat uns gesagt, dass die Muslime sich in 73 verschiedene Gruppen spalten werden und jede von dieser Gruppe wird in der Hölle sein, bis auf eine einzige und das ist die Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, liebe Geschwister, natürlich damit meinen wir nicht die Leute, die sagen, wir sind von Ahlus Sunnah, sondern damit meinen wir die Leute, die die Aqidah haben von Ahlus Sunnah und die auch danach leben und handeln. Ja? Insofern ist es kein Emblem, dass man sich irgendwie auf die Stirn macht und dann sagt man, ich gehöre von Ahlus Sunnah, Alhamdulillah, eine Freikarte gekauft ins Paradies, sondern das muss man umsetzen in die Tat. Deswegen kann es sein, dass manche Menschen in ihren Herzen Glaubensinhalte tragen, die sehr weit weg sind von der vom Glauben von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wie dem auch sei, das haben die Sahaba, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, mitbekommen. Und so hat sich dieses Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet. Und es hat ihren Iman noch mehr gestärkt und noch mehr ihr Herz gefestigt, dass dieser Mensch ein wahrer Prophet gewesen ist sallallahu alaihi wasallam. Im Gegensatz zu denjenigen Propheten, die nach dem Propheten kommen, denn er sagt in einem Hadith, dass es ungefähr 30 Menschen geben wird, die alle das Prophetentum beanspruchen werden und alle sind Dajjal, alle sind also Lügner und verrückte Menschen und kranke Menschen, die alle nur Sektenführer sind und die alle nur Reichtum erwerben wollen und die irgendwie die Menschen nur zu sich ziehen, die wollen einfach einen Job haben, wo sie nichts tun müssen, außer ein bisschen quatschen müssen. Und sie verkaufen dadurch ihre Religion und kaufen dadurch die Hölle, walayadu billah. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen die Sache ganz klar gemacht. Er sagte, ihr müsst euch einfach nur an meine Sunna halten. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, darunter verstehen wir, liebe Geschwister, dass Allah hat den Koran herabgesandt, aber dieser Koran beinhaltet Ayat, die eindeutig sind, und Ayat, die mehrdeutig sind. Und die Ayat, die eindeutig sind, liebe Geschwister, die sind eindeutig, weil da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Aber es gibt auch Ayat, die mehrdeutig sind. Und die Ahlul Bid'ah, diejenigen Menschen, die Sekten folgen, sie folgen denjenigen Ayat immer, die mehrdeutig sind. Das heißt, er kommt zu dir und sagt dir, guck mal, der Koran, Allah sagt das. Das bedeutet doch eindeutig das. Und guck mal, der Prophet sagt das. Das bedeutet doch eindeutig das. Und wenn du dich natürlich nicht auskennst, er bewegt dich und lenkt dich in eine bestimmte Richtung, sodass du denkst, die Ayah bedeutet tatsächlich das und das. Ich gebe euch einfach ein realistisches Beispiel dafür. Im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder bevor ich das Beispiel nenne, sage ich euch den Hintergrund, damit ich euch auch beeinflusse. Also es ist nicht mehr so ideal, die Beeinflussung. Ja? Aber ihr kennt zum Beispiel die größten zwei Gruppierungen innerhalb des Islam, sind die Ahlus Sunnah, das sind die, die auf der Wahrheit sind, und eine der Ahlul Bid'ah sind die größte Gemeinschaft, das ist die Ashia. Das ist die größte Bid'ah-Gemeinschaft innerhalb der islamischen Gesellschaft. Und diese, die Shia, die haben viele Probleme. Aber eines der Probleme, wodurch man sie gut erkennt, ist, dass sie übertreiben mit einer sogenannten Liebe zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Scheinliebe. Das ist eine Scheinliebe. Sie bauen ihre Sekte darauf auf, weil sie sagen, dass Leute, die des Propheten sallallahu alaihi kommen, die sind ganz besonders und die sind auch noch teilweise wirklich heilig. Also heilig im Sinne von teilweise, die machen wirklich keinen Fehler und gar nichts. Ja? Und das brauchen sie, warum? Weil wenn sie dann bestimmte Personen von ihren Gelehrten als zugehörig zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezeichnen, ja, das war's. Dann muss man sie respektieren, sie ehren. Und weil sie ja im Namen der unfehlbaren Imame sprechen, darf man sie niemals widersprechen. Wer widerspricht, ist kafir. Ja? Das heißt, dieses Konzept muss stehen. Ja? Das ist die Bid'ah, auf das das Ganze aufgebaut ist. Ansonsten die Liebe zur Prophetenfamilie, das ist eine ganz natürliche Sache. Wenn du einen Freund hast, den du gerne magst, dann freust du dich auch, seinen Vater zu treffen und seine Kinder zu treffen. Das ist natürlicher, geht's nicht. Ja? Und das ist beim Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht anders, nur dass es noch mehr Liebe ist, die wir verspüren, wenn wir über ihn sprechen, über seine Familie sprechen. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, mit den Gläubigen von seiner Familie. Ja, es gibt bei seiner Familie gab es auch Leute, die nicht gläubig gewesen sind. Wie zum Beispiel Abu Talib zum Beispiel. Ja? Oder, ja. So, und jetzt, liebe Geschwister, diese Familie, diese Scheinliebe zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist so eines der wichtigsten Merkmale von ihnen. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ganz einfach. Weil dann sagen sie, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Sprich, ich verlange von euch hierfür keine Belohnung. Das heißt für die Da'wah. Für die Da'wah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht. Ich verlange für euch hierfür keine Belohnung, außer die Liebe zu den Verwandten. Außer die Liebe zu den Verwandten. Eigentlich ein glasklarer Vers, dass man die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam besonders lieb haben muss und besonders respektieren muss. Kurz zwei Punkte dazu, weil das ist eigentlich unser Thema, aber es gehört dazu, weil hier geht es um Sunnah und Bid'ah und so weiter. Erster Punkt ist, okay, wollen wir mal den Vers so stehen lassen und so interpretieren, wie er interpretiert worden ist, was eigentlich falsch ist. Aber interpretieren wir immer so, wie er interpretiert worden ist. Dann gucken wir, die Leute, die heutzutage von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam abstammen, die meisten sind von As-Shi'a oder von As-Sunna? Die Antwort, die meisten sind von Ahl-Sunna, alhamdulillah. Die meisten sind von Ahl-Sunna, alhamdulillah. Ist auch ganz logisch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam aus Mekka. Und Mekka, alhamdulillah, ist in der Hand von Ahl-Sunna und inshallah bleibt es auch immer so. Ja? Das ist also ganz natürliche Sache. Das heißt, die Nachkommen leben dort. Wo sollen sie leben? In Persien? Im Iran? Na, ist ja Quatsch. Ja? So. Das ist eine zweite Sache ist, die Auslegung ist falsch. Wenn in diesem Vers, die Geschwister, geht es nicht um die Familie des Propheten, um ihr Liebe zu zeigen, sondern es geht hier darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten sagt, O Leute von Quraysh, ich mache Da'wah zu Allah. Ich möchte euch zum Islam einladen. Wenn ihr schon dieser Einladung nicht folgen wollt, dann lasst mich doch wenigstens in Frieden dafür, dass ich mit euch verwandt bin. Das heißt, aus Liebe zur Verwandtschaft, ich bin von euch und ihr seid von mir. Tut mir wenigstens nicht an, ich bin euer Onkel, euer Freund, euer Neffe, euer Bruder, euer Vater. Lasst mich doch bitte einfach in Ruhe. Vater nicht, aber weißt, lasst mich doch bitte einfach in Ruhe, weil ich einer von euch bin. Das heißt sozusagen Liebe aufgrund von Abstand. Und das ist eine ganz normale Sache. Jeder von uns weiß das, wenn er irgendwo im fremden Land ist und dann trifft er plötzlich einen Landsmann von ihm, dann ist plötzlich dann funkt es schon sozusagen zwischen den beiden, weil man einfach aus dem gleichen Land kommt. Ja? Und damals war das ebenfalls der Fall, weil es waren ja die gleichen Menschen, die Menschen haben sich ja nicht geändert, alhamdulillah. So. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet euch an meine Sunna fest und an die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen. Wer sind diese rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns definiert. Wie hat er es definiert? Hat er gesagt, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali? Nein. Aber er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, dass nach mir wird das Kalifat für 30 Jahre lang bestehen, nach dem Vorbild des Prophetentums. Und insofern, und der Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ist genau 30 Jahre gestorben nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und insofern wissen wir, dass damit die ersten vier Khulafa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gemeint sind. Und darüber sind sich die Muslime einig, außer wie gesagt Ahlul Bid'ah, dass die ersten vier Khulafa, das sind die rechtgeleiteten und besonnenen Khulafa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und mit allen Freunden des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Was heißt das? Das heißt, lasst nicht davon ab. Ihr wisst, dass die Mundmuskulatur, die gilt als, ich habe mal gehört, das ist die stärkste Muskulatur relativ, die man im Körper überhaupt hat. Ja? Und das ist, man beißt darauf fest, damit man nicht loslässt und man darf auf keinen Fall loslassen. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr auf etwas Festes beißt, okay, und dann reißt man es euch ein bisschen weg, das tut sehr weh. Manche von euch kriegen jetzt vielleicht schon so ein Zittern. So. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn man auf etwas beißt und dann, naja, möge Allah euch bewahren davor. Und das, so ist das, wenn man von der Sunna der Khulafa ablässt. Was ist damit gemeint mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sunna der Khulafa? Damit ist nicht gemeint, dass die Kalifen haben irgendwie eine andere Sunna als die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wäre ja Quatsch. Das würde ja bedeuten, wir haben ja fünf Propheten. Muhammad, Abu Bakr, Uthman, Umar und Ali. Ja? Das ist nicht die Sache. Sondern wir haben nur eine Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die Khulafa sind uns ein Vorbild. Die Khulafa sind uns ein Vorbild und sie gehören zu denjenigen Menschen, die am meisten Zeit verbracht haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn sie etwas sagen oder tun oder in einer bestimmten Weise handeln oder entscheiden, dann ist das am ehesten gemäß der Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn ist doch klar, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch nimmt die Lebensweise seines innigsten Freundes an, so soll dann jeder darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Und wenn diese vier mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer zusammen gewesen sind, dann haben sie den Charakter von ihm, dann reden sie so wie er, dann essen sie so wie er und verhalten sich so wie er und treffen weise Entscheidungen so wie er sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sind die Khulafa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wenn sie etwas entschieden haben, fällt das mehr ins Gewicht. Ja? Also wenn ein Sahabi etwas sagt und einer der vier Kalifen sagt was anderes, dann fällt das mehr ins Gewicht, als wenn jemand anderes was gesagt hat. Das ist prinzipiell. Natürlich im Einzelfall kann es andere Entscheidungen geben. Aber prinzipiell, was die vier Khulafa sagen, erst recht, wenn sie sich über eine Sache auch noch geeinigt haben. Und Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wehe euch vor den neuen Dingen. Denn jede neue Dinge ist eine Erfindung. Denn jede neue Sache ist eine Erfindung. Die neuen Dinge, liebe Geschwister, wir hören gerade Adhan und dann machen wir schon nach dem Adhan bis zur Iqama weiter. Barakallahu.